Dickicht mit Reden und Augen. Möglichkeit und Methode überschneiden sich. Ein kühner Satz bricht sich im Wald, fortan er hinkt. Kein Sprung ins Dickicht dringt, kein Huf hinaus. Kein ausrangiertes Fahrrad betet hier um Ruhe. Kein altes Lama spuckt, kein junges auch. Sie hängen in den Tag, in Baumschaukeln. Kein Baum, genau besehen, keine Schaukel, nicht mal ein Sie, nur hängen, Tag. Reden, durch nichts gedeckt, doch lebhaft, Lebewesen fast, in einem Dickicht, hängend, hinkend eine, darum nicht weniger wahr, nicht wahr, nicht weniger, nicht? Ungerührt, schaukeln oder grasen zur Pflege der Landschaft, oder stehen nur in ihr, schauen herüber mit Augen.